Werden die Güter des Paradieses für die Seligen und die Übel der Hölle für die Verdammten gleich sein? Die Güter des Paradieses werden für die Seligen, die Übel der Hölle werden für die Verdammten ihrem Wesen und ihrer ewigen Trauer gleich sein. Ja. Alle Seligen im Himmel genießen vollständiges Glück. Ja. Alle haben den einen Denar bekommen für ihre Ausdauer im Weinberg des Herrn. Der Hölle genauso. Die wesentliche Glückseligkeit oder die wesentliche Verdammnis ist für alle gleich, aber nach dem Ausmaß oder dem Grad werden sie größer oder geringer sein, je nach den Verdiensten oder dem Verschulden eines jeden. Ja. Ich kann mir das auch vorstellen, es gibt auch verschiedene Krankheiten, wo man verschieden leidet und so weiter. Der eine stirbt ohne viel Schmerz oder überhaupt ohne jeden Schmerz und so weiter. Kann man ein bisschen vergleichen vielleicht. Also die wesentliche Glückseligkeit oder die wesentliche Strafe der Verdammung ist gleich für alle. Aber alles andere ist eben je nach dem Grad der Verdienste bzw. der Sünden größer oder geringer. Für einen jeden. Jeder wird so belohnt oder bestraft für seine Werke. Der liebe Gott wird einem jeden zuteilen nach seinen Werken.